Moment für die Ohren. Es ist natürlich die Frage, wie ich ja bereits angekündigt hatte, auf der Vorstandsmailingliste und auch auf der Team Polgef-Mailingliste, ist die heutige Sitzung ja konzipiert, etwas anders abzulaufen. Ich weiß jetzt nicht genau, Astrid, möchtest du einfach direkt übernehmen oder sollen wir so eine Art Kleinpflichtteil durchziehen? Also ich bin schon dafür, dass wir einen Kleinpflichtteil machen, vor allen Dingen mit den wahlkämpfenden Landesverbänden. Das ist sehr wichtig, dass da Info rüberkommt. Ansonsten steht ja einiges im Protokoll und dann sollten wir uns mal drüber unterhalten, ob wir das tatsächlich jetzt so weitermachen wollen, wie wir es bisher tun, oder ob wir da vielleicht doch ein bisschen mehr Wert aufs Netzwerken legen, darauf, ob wir das lieber so machen wollen, dass wir tatsächlich gucken, wer kann wen, wo, wann unterstützen, weil das ja eigentlich auch der Hintergrund ist, dieses Team PolGF, und dass wir dann eventuell auch auf lange Sicht da ein bisschen mehr Politisches so mit vereinten Kräften rauskriegen, weil es ja das Team PolGF bund. Das kommt dann ein bisschen drauf an, was ihr sagt und wie ihr das gerne haben möchtet, und das stelle ich gerne zur Diskussion, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal wirklich mit den Landesverbänden an. Ich bitte heute noch um den Punkt Themenbeauftragten-Treffen. Ja, das sowieso. Dann nehmen wir den gleich noch mit auf. Ich hätte jetzt halt vorgeschlagen, also Astrid, ich nehme an, dass du mit Landesverbände jetzt gerade eben die wahlkämpfenden Landesverbände meinst. Jawohl. Gut, dann würde ich also vorschlagen, wir machen heute sozusagen eine Art Schnelldurchlauf, indem wir uns die Berichte heute sparen, zumindest schieben wir sie nach hinten und geben auf jeden Fall der Diskussion Top-Priorität. Das heißt, ich würde jetzt halt das Protokoll durchmachen bis quasi Zeile 83, also die aktuellen Aktionen, und bei den Polgef-Berichten dann einen Break machen und auf die Diskussion umschwenken. Nun denn, jetzt langsam kann ich wieder reden. Ja, also genau, Aufzeichnung läuft ja schon. Wir sind seit 20.02 Uhr in der Sitzung. Protokolle und Moderation sind verteilt. So viel dazu. Top 0 organisatorisches, dazu kommen wir gleich. Dann laufende Projekte. Da haben wir erstmal einige Neuigkeiten zum Thema bundesweite Themenwochen. Wer möchte dazu das Reden übernehmen? Ja, könnte ich machen. Sehr gerne. Dann übernimm du schon mal. Mein Handy klingelt gerade. Ich muss da gerade mal dran. Fasse ich aber trotzdem bitte nicht zu lang, weil wir wollen ja heute noch was diskutieren. Keine Sorge. Das meiste seht ihr schon im Pad ab Zeile 53. Wir haben zusammengetragen, Michael, Stefan und ich, was ihr vorgeschlagen habt, was wir als nächstes Thema machen für Quartal 1 2016. Wir sind im Moment im Quartal 4 2015 und haben Open Antrag zu laufen. Es findet einiges statt, Land auf Land ab dazu. Brauche ich nicht weiter auszuführen, kennt ihr wahrscheinlich selbst. Wir bereiten aber jetzt schon das kommende Thema vor, müssen es vorbereiten, weil wir, wie ihr ja wisst, sowohl einen Flyer bereithalten werden, als auch ein neues Logbuch. Wenn ihr die bereits gesehen habt, da steckt viel Arbeit drin, auch eine Menge Grips, und wir brauchen jetzt quasi von euch aus dieser Runde ein Go. Wir haben gestern auf der Orga-Sitzung darüber gebrütet, wie können wir es machen, haben zunächst einmal eine parteiweite Erhebung verworfen. Denken, dass diejenigen, die hier jetzt im Kreise sind, egal ob sie PolGF sich nennen oder genannt werden oder aber die Funktion eines PolGFs innehaben, darüber ein Mandat haben zu entscheiden, welches Thema wir demnächst behandeln werden, also in Quartal 1. Das heißt nicht, dass wir die anderen wegwerfen, sondern es heißt einfach nur, dass wir das nächste Thema zum Beispiel aus dieser hier vorgestellten Liste nehmen. Also ab Zeile 54, beginnend mit E-Government, bis Zeile 65, Sicherstellung ländlicher Versorgung, / alternative Verkehrskonzepte. Ich bitte euch im Namen des Orga-Teams, bis in 2 Wochen euch eine Meinung in eurem Landesverband gebildet zu haben, welche Top 3 Themen ihr denn befasst sehen möchtet im Quartal 1 2016. Bitte priorisiert diese Themen, also was ist unter diesen drei Top-Themen das vorrangigste, das ist auf Platz 1, dann das zweite und das dritte. Gebt dem Punkte, also das Top-Thema bekommt 3 Punkte, das zweite 2 Punkte und das letzte 3 Punkte, 1 Punkt. Und dann können wir hier reingehen, werfen die Punkte zusammen, rühren und heraus kommt ein Ergebnis. Das wird dann das Thema sein, das wir behandeln. Wir können das natürlich auch noch in epischer Breite, da gibt es verschiedene Piraten, die sind da Spezialisten, ausdiskutieren, ob diese Verfahrensweise toll ist oder verändert werden muss. Wer dann noch partizipieren sollte, können wir alles machen. Unsere Bitte ist nur, dass wir in 2 Wochen spätestens wissen, welches Thema unter den bereits hier erwähnten drankommt, damit wir das einspulen können. Wir brauchen ja Experten, wir wollen ein Mumble machen, damit diejenigen, die Fragen haben, sich daran beteiligen können. Das muss alles geplant sein. Wenn es Fragen gibt, bitte stellen. Danke, das war's schon. Ja, wohin soll dann das Ergebnis des Brainstormings zu diesem Thema und die entsprechenden mit Punkten versehenen Themen dann geschickt werden? Geht das dann per Mail irgendwo hin oder gibt es ein Pad oder? Danke. Die Frage hoffe ich erklärt zu haben in Zeile 68. Wir treffen uns ja in 2 Wochen hier, egal wie die Verfahrensweise weiter am heutigen Tage besprochen wird. Dann wird jeder PolGF, ob abwesend oder anwesend, hier eingetragen haben in dem dann laufenden Protokollpad, wie sein Landesverband entschieden hat. Wenn das nicht gemacht werden kann, aus welchen Gründen auch immer, kann entweder an Michael Behrendt oder an mich das geschickt werden. Dann tragen wir es für euch, die ihr dann möglicherweise nicht da sein könnt, hier dann nach. Okay, kurz organisatorisch, Geoffrey, können wir das dann so machen, dass wir das Pad fürs nächste Mal gleich anlegen, dass wir das dann unterwegs gleich eintragen können, weil ich das eigentlich nicht, also ich habe die Befürchtung, dass dann die Rückmeldung, wir haben uns für das und das entschieden, sonst, wenn es während der Sitzung ist, ein bisschen lange dauert. Astrid, das Patch für nächste Woche ist bereits angelegt. Es geht um den 17.11. Ja, 10. und 17.11. Ist bereits angelegt. Ja, perfekt, genau. Tomat, oder können wir den Link gleich direkt reinmachen. Wunderbar. Genau, dann sollen Sie es für den 17.11. mit reinschreiben. Ich trage das mal rüber und dann verlinke das noch zusätzlich hier im C. Vielen Dank. Ja. Perfekt, ich danke dir. Gut, dann. Ja, das wäre, das gibt es weitere Wortmeldungen und Fragen dazu natürlich. Und danke an Olaf. Ja, lass sich vielleicht noch. Ich höre ein Video. Lassen sich die Punkte Zeile 64 und 65 im allgemeinen Thema öffentliche Verkehrspolitik zusammenfassen? Kann man machen, wurde jetzt hier alleine vorgeschlagen. Wir können natürlich auch, sagen wir mal, wenn alternative Verkehrskonzepte der Knaller wird, dann bleibt es nicht aus, dass wir fahrscheinlosen ÖPNV da reinsetzen. Eine Frage habe ich noch. Warum wird die Basis eigentlich nicht hinzugenommen? Ich habe das nicht verstanden. Bitte nochmal, das war akustisch nicht so gut. Sorry, Entschuldigung. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum die Basis jetzt nicht in die Entscheidung hineinbezogen wird. Also beim ersten Thema ist es ja so gelaufen, dass wir gemeinschaftlich beschlossen haben, Open Antrag zu nehmen, weil es erstens schon sehr viel Material gab, zweitens online bereits viele Piraten damit arbeiten und drittens der Aufwand der Nachschulung gering werden würde, sodass ein relativ schneller Erfolg auch der Themenwoche uns beschieden ist. Das zweite, wo wir uns dann Gedanken gemacht haben, insbesondere Michael, war, wenn wir jetzt zum Beispiel hier 12 unterschiedliche Themen haben, wie können wir denn sicherstellen, dass viele Piraten da mitmachen und das nicht in ein Sparten Programm aus, sich auswächst, wo die, wo eine Gruppe sagt, ja, aber fahrscheinloser ÖPNV interessiert mich überhaupt nicht, ich will jetzt doch Breitbandausbau, weil es mich direkt betrifft, behandeln. Da mussten wir zu einem sogenannten demokratischen Verfahren kommen. Wir haben dann gesagt, also die Gruppe, die gewählt ist, auch Entscheidungen zu treffen, sind die sogenannten politischen Geschäftsführer. Wir können das natürlich auch mit BEO und mit allem möglichen anderen noch wochenlang hinziehen und noch weitere Möglichkeiten mit einbauen. Glaube ich, brauchen wir aber nicht. Wir sehen, dass die Resonanz ohnehin nicht so tolle ist. Darum haben wir jetzt gesagt, wir als Gewählte haben einen klaren Auftrag. Wir können auch diesen Auftrag annehmen und sagen, okay, aus einer Liste, die wir ohnehin aus unserem Kreise schon durch Befragung im Land zusammengetragen haben, haben jetzt auch die Möglichkeit zu wählen, was wir als Top-Thema das nächste Mal befassen. Ja, na gut, ich habe es gehört, danke. Dazu vielleicht auch ein kleiner Hinweis, Guck. Es ist ja so, dass in den Landesverbänden dann die politischen Geschäftsführer auch eine Methode ersinnen können, wie sie dann die Mitglieder ihres Landesverbandes auf möglichst demokratische Art und Weise an dieser Entscheidung beteiligen. Das heißt ja nicht, dass die jetzt frei und frohsinnig, ohne mit irgendjemandem drüber zu reden, dann herkommen und sagen, ich will dies und das und jenes. Genau. Ich hätte noch eine Frage zu der Themenauswahl. Wieso ist das Thema BGE nicht drin? Wir haben die Themen genommen, die uns gesagt wurden oder mitgeteilt wurden oder per E-Mail mit, also zukommen, uns geschickt wurden. So. Darunter war offensichtlich das Thema BGE nicht. Ich halte es auch für ein sehr wichtiges Thema, ein Piratenthema. Das muss auch besprochen werden. Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch auf, da ist eine Nische. Ich würde es gerne noch reinschreiben. Wenn ihr das okay findet hier in diesem Kreise, würde ich es glatt noch nachtragen. Ich würde aber gerne auch sehen, dass wir jetzt nicht in eine Einzeldiskussion verfallen und dann noch 22.000 andere Themen machen. Das würde das ganze Verfahren natürlich sprengen. Machen. Nö. Wer hat da Nein gesagt? Wer ist dagegen? Wer hat sein Veto? Ich habe mein Veto eingelegt, weil ich es nicht für fürchterlich gut halte, ein Verfahren, das vernünftig war, jetzt einfach durch Ad-Hoc-Entscheidungen ad absurdum zu führen. Okay, dann Vorschlag. Es ist ja nur fürs Quartal 1 2016 jetzt der Vorschlag. Das nächste Mal ist, merke ich mir, BEO dran, wird auf die Vorschlagsliste gesetzt. Wir werden ja wieder ein Verfahren haben, wo wir das Top-Thema für Quartal 2 2016 herausdestillieren. Und dann können wir eben BEO in Quartal 2, wenn es eine Mehrheit wünscht, machen. Olaf, anderer Vorschlag, wenn wir jetzt das in das 17.11. Pad reinmache, ganz unten noch einen Bereich rein, weitere Themenvorschläge, und da kann dann ja jeder eventuell Polgef, falls dann noch was einfällt, noch was eintragen und das fortführen. Dann habt ihr für die nächste Auswahl auch mehr Thema. Ja, das wäre aber trotzdem ein, wie wollen wir es machen? Da müsste trotzdem während des Abstimmungsvorganges ja nochmal immer wieder nachgeschaut werden von den einzelnen PolGFs. Gibt es neue Themen? Wollen wir die auch noch zur Diskussion stellen? Es muss ja irgendwann Schluss sein mit den Wahlvorschlägen in Anführungszeichen. Ich halte schon für besser, BGE dann eben in Quartal 2 zu nehmen, weil es eben bislang nicht vorgeschlagen wurde. Wir haben ja nichts freiherrlich irgendwie uns aus den Fingern gesogen, sondern wir haben eure Vorschläge genommen, die bis dann da waren, haben überlegt, wie könnten wir das jetzt priorisieren, wollten das selbst nicht machen, stellen es diesem Gremium anheim. Wenn jetzt BGE aufpoppt, entschuldige diese vielleicht abfällige Bemerkung, oder aber ein völlig anderes Thema, Cannabis, Freifunk, ich kann mir sonst was ausdenken, Anonymous, BEO, sowas, dann mögen die doch bitte in dem nächsten Quartal befasst werden. Also zu meiner Partei, ich habe es irgendwann nochmal, ich glaube letztes Mal auch nochmal erwähnt, dass die zwei Themenvorschläge Drogenpolitik war der Wunsch und BGE von vom Saarland vorgeschlagen worden sind. Dann scheint es irgendwo untergegangen zu sein. Ich weise aber nochmal darauf hin, dass ich es nicht für fatal finde, dieses Thema BGE nicht schnellstmöglich zu besetzen. A, ist die Zeit wirklich reif dafür, wenn man sich die Entwicklung anschaut. B, kann man es mit verschiedenen anderen Punkten verknüpfen. Und C, haben wir wirklich da ein Alleinstellungsmerkmal, das keine Partei so im Programm hat. Das gebe ich nur zu bedenken. Ja, nochmal, also das, ich bin ja aber das wird ja, entschuldige bitte Olaf, aber prinzipiell gesehen, Jörg, es ist ja so, das wird ja im zweiten Quartal 2016 immer noch der Fall sein. Von daher denke ich, dass das jetzt nicht so unglaublich schlimm ist, wenn wir das im ersten Quartal nicht mit drin haben, oder? Jein. Also ich sehe die Partei halt immer mehr weiter absinken und ich sehe halt, dass wir versuchen ja auch das Thema jetzt zu pushen, sei es mit regionalen Testgebieten und so weiter und so fort. Und mir fehlt halt irgendwo Informationsmaterial und einheitliche Infobroschüren von diesem Thema. Und jede Zeit, die verloren gegangen ist, halt ist eine verlorene. Ich sag jetzt mal, Thema Open Antrag kam jetzt bei uns überhaupt nicht gut an, weil sie sagen, ja, das ist Standard, das kennt man, da gibt's nicht viel drüber zu sagen. Und so weiter. Und halt diese Sachen, diese wirklich wichtigen Themen, auf die wir auch, sag ich mal, jetzt in unserer Region stärker setzen, sind halt in der Informationsweite nicht da. Und deswegen ist es halt, sehe ich es persönlich schon ein Problem drauf, wenn wir da uns noch Zeit verschenken, weil die Umfragewerte werden immer schlechter und wir brauchen halt mal ein Thema, das uns wirklich rauszieht. Und das ist ideal, um verschiedene Sachen zu verknüpfen, sei es die Gerechtigkeitsdebatte zum Thema Flüchtlinge, wo immer sich mehr Leute dann spalten in Pro und Contra und dann könnte man sagen, okay, dann schaffen wir hier ein Gleichgewicht. Also es ist so viel in dem Ding drin. Aber wie gesagt, ich würde es halt vorziehen, aber wenn ihr das anders seht, dann ist es auch okay. Ich möchte mal ein Meinungsbild. Wer ist dagegen, das Thema BGE jetzt noch auf die Vorschlagsliste zu setzen und dann die Klappe zuzumachen? Mal kurz eine Frage dazu. Also ich finde den Ansatz erstmal gut, soweit Fragen, die ich dazu habe, sind, wo kann man denn transparent nachvollziehen, was jetzt auf Länderebene in dem Brainstorming-Prozess rauskam, wo das ja sozusagen schon das Substrat sein soll. Und wie lange sollte eigentlich vorher festgelegt werden, soll dieses Brainstorming gehen? Und wenn das insofern noch nicht abgeschlossen ist, dann sehe ich da auch aktuell kein Problem, noch weitere mit aufzunehmen, wenn deren Ursprungsort, also aus welchem Bundesland das kommt, ja klar ist. Gut, ja, also ich hatte gerade eine Frage nach der Abstimmung gestellt. Ganz kleinen Moment, Olaf. Janu, ich finde es wirklich schön, dass du dich zu Wort meldest. Es wäre auch schön, wenn du, nachdem du ja nicht Mitglied im Team VGF bist, dich hier auch zu Wort gemeldet hättest. Ich fürchte fast, dass die Beantwortung deiner Frage zu viel Zeit in Anspruch nehmen wird und auch ein Stück zu weit gehen wird. Es wäre nett, wenn du das dann eventuell per E-Mail mit Olaf klären könntest. Entschuldigung, aber wenn man so erfahren macht, dann legt man vorher Das ist eigentlich eine einfache Frage nach. Danke, ich hatte meinen zweiten PC mit den Adminrechten leider noch nicht oben. Also, wo waren wir? Ja, erstmal, was Astrid sagt, ich bin normalerweise, lasse ich die Diskussion in diesem Kanal natürlich laufen, aber wenn Leute, die kein Polgef, kein Themenbeauftragter sind, eine Wortmeldung haben, dann bin ich immer sehr froh über eine tatsächliche Wortbildung. Klaus macht das sehr vorbildlich. So, zweiter Punkt. Ja, genau, jetzt zu Olafs Abstimmung. Wer ist dafür, das Thema BGE in die Rotation noch mit reinzunehmen? Plus eins. Also, ihr meint ja? Ja. Ja. Ja. Von mir aus. Ich enthalte mich. Okay, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, dann glaube ich, haben wir 4 Ja's, ein Nein, eine Enthaltung. Also es ist auf jeden Fall eine Mehrheit für Ja. Ich sag da nichts dazu, ich bin kein Polge. Aber gut, dann will sich noch jemand zu Wort melden und abstimmen oder ist das damit endgültig? Ja gut, dann sage ich rein formal, dann ja auch ja, ne? Gut, dann glaube ich. Geoffrey, kleine Anmerkung vielleicht von mir. Man sollte bei dieser ganzen Geschichte vielleicht bedenken, dass die Schweiz in 2016 über das BGE in einer Volksabstimmung abstimmen wird. Es wäre vielleicht sinnlos, genau zu der Zeit dann das Thema wirklich vorwärts zu bringen. Ja, und Finnland hat es jetzt auch beschlossen, dass es einführen. Merkt ihr eigentlich gar nicht, dass wir wieder in dieses alte Verfahren verfallen, jedes Mal irgendwas verfahrensmäßig kleinzureden und zu verhackstücken, ohne auf ein Ergebnis zu kommen. Nimmt es in die Liste rein, wählt es oder wählt es nicht und dann können wir endlich weitermachen. Das ist ja zum Kotzen langsam. Okay, ich schreibe es jetzt unter Zeile 66, damit entfällt Zeile 71 und dann haben wir BGE als Abstimmungsmöglichkeit mit drin. Okay? Okay, und zu dem Thema vorher mit Rede, Astrid oder so, ich habe hier umgerichtet, also bitte an alle Zuhörer, die sich Wort melden wollen, geht an das Saalmikrofon, dann können wir euch das Wort erteilen. So. Wenn man sagt, nee, das wäre nicht nötig gewesen. Also ich habe da kein Problem, wenn die Leute in den Kanal kommen, aber eine Wortmeldung wäre vorher nett und nicht einfach sich selber das Wort erteilen und dann nicht aufhören zu reden. Na gut, wo war ich? Also genau, wir haben das mit der Abstimmung. Damit gibt es weitere Fragen zum Thema Themenwochen. Ich weise aber mal darauf hin, dass wir jetzt bei 20.23 Uhr sind und heute eigentlich eine schnelle Sitzung machen wollten. Also ich meine, ich finde es super geil, dass die Diskussion gerade so eine wunderbar konstruktive Richtung hat, aber nur als kleiner Stupser vom Moderator am Rande. Also, noch weitere Fragen? Dann scheint dem nicht der Fall zu sein. Wir gucken zur FSA. Die FSA hat keine weiteren Termine. Das habe ich, glaube ich, aber aus dem Musterpad bereits raus. Falls nicht, ich check das gleich nochmal. Sobald ich mit Reden fertig bin, checke ich das. Und dann kann das ist das bei den letzten zwei noch angelegten Pads halt noch mit drin. Aber dann muss man das da rauslöschen. Freiheitsserver, da steht was drin. Astrid, kannst du da was dazu sagen? Beziehungsweise ist Slash da? Slash sehe ich jetzt nicht. Aber also meine letzte Rückmeldung ist, die Nummer läuft. Ne? Wird wahrscheinlich das nächste Mal dann wieder was kommen. Aber ich habe jetzt auch nichts besonders Aktuelles dazu. Okay, sehr gut. Dann erübrigen sich Fragen an dieser Stelle auch. Ich gebe an den Wahlkampf Baden-Württemberg. Ist da jemand da? Scheint nicht der Fall zu sein. Ich gebe an Rheinland-Pfalz in der Vigo. Bitteschön. Kurz, sind am Unterschriften sammeln. Donnerstag ist wieder ein länderübergreifendes Mumble 1930. Raum Bar B, Server NRW. Ja, das ist natürlich auch kurz, das ist schön. Dann holen wir jetzt Zeit auf. Der Wahlkampf Sachsen-Anhalt, ist da jemand da? Das scheint nicht so zu sein. Dann gucken wir weiter. Wahlkampf Hessen, wer kann denn da was erzählen? Alex? Ja, im Moment nicht so viel gerade. Also wir sind noch am Aufstimmungsversammlung durchführen und jetzt muss ich den Link nochmal reinfügen nachher, aber es ist nicht so viel gerade aktuell. Ja, wir sind noch am Plan. Stimmt doch gar nicht. Stimmt nicht. Sorry. Blödsinn. Ich kann nur erwähnen, wieder mehr programmatische Inhalte zu bringen. Das hat geklappt. In Frankfurt zum Beispiel sind wir wieder über die überregionale Presse, also in Frankfurt wieder erschienen mit dem Parteiprogramm und die haben die Inhalte aufgegriffen und auch zitiert. Das heißt, in anderen Aufstimmungsversammlungen werden das auch durchführen. Ja, mehr kommt noch von dieser Seite. Sehr gut, dann gucken wir nochmal kurz weiter. Stopp VDS ist ebenfalls beendet und an dieser Stelle dann der Cut. Ich denke, ich übergebe an der Stelle erstmal an Astrid zwecks einer weiteren Erklärung, was denn eigentlich los ist. Naja, los ist eigentlich gar nichts. Wir haben uns ja schon mehrfach irgendwo während der Team PolGF-Sitzungen darüber unterhalten, dass es eigentlich von vielen nicht so besonders wertvoll erachtet wird und auch vielen nicht so sehr gefällt. Und dass wir dann einfach jeden Dienstag zusammenkommen. Jeder gibt seinen Bericht ab, der eine länger, der andere kürzer. Letztlich ist es eigentlich wenig Diskussion und wenig Bewegung. Ich würde das eigentlich sehr gerne so machen, dass wir es tatsächlich so tun, wie man mir schon sagte, dass mehrfach im Ansatz versucht worden ist, dass wir sagen, okay, ein wichtiges Thema aus der vergangenen Woche, drei wichtige Punkte aus dem, was jetzt dann kommt in nächster Zeit Und ansonsten sollten wir uns tatsächlich dann mal auch wirklich zusammensetzen und gucken, was können wir gemeinschaftlich dann auf Bundesebene an politischer Arbeit tun, eben auch, um die Piraten wieder sichtbarer zu machen, um wieder zu zeigen, hallo, wir sind da und wir stehen für etwas. Darüber habe ich gestern in der Vorstandssprechstunde, also zu dem Thema für, auch einen länglichen Vortrag gehalten, weil mich das in letzter Zeit stört, dass wir auch wieder so in diese Attitüde rutschen, dass wir dagegen sind. Wir sind gegen alles Mögliche und irgendwo werden wir jetzt nicht mehr als dafür auch wahrgenommen. Und das finde ich schade, weil das war eines der Dinge, die uns tatsächlich mal von den anderen abgesetzt haben. Wie seht ihr das denn? Oh Gott, ich habe euch totgestellt. Nee, andere Meinung, aber ich teile mich. Ich schicke euch mal eine Mail. Ich habe da jetzt nicht gerade den Kopf für. Okay. Naja, eigentlich waren wir auch sehr lange diejenigen, die immer den Finger in die Wunde gelegt haben. Auch das passiert leider meiner Meinung nach viel zu wenig. Ja, das war das mit von wegen, wir sind die mit den Fragen, ne? Also Fragen und dafür sein fände ich halt schöner als immer dagegen pfeffern und dagegen hauen, weil das machen alle anderen auch schon. Das ist irgendwie kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Aber ist man nicht automatisch dafür, wenn man gegen irgendwas anders ist? Also gegen das Gegenteil? Nein, vor allen Dingen ist es in der Wahrnehmung so. Es wird tatsächlich anders wahrgenommen, wenn du sagst, ich bin für ein ungeschränktes Internet zum Beispiel. Ne? Ja, jetzt gehen mir momentan die Formulierung ein bisschen aus. Sorry, war auch ein langer Tag. Ich bin für Barrierefreiheit im Internet. Ich bin dafür, dass jeder Mensch sich unbeobachtet und frei bewegen kann. Das hat einen ganz anderen, ja, es kommt auch ganz anders rüber, als wenn du sagst, ich bin dagegen, dass das Internet eingeschränkt wird. Ich bin dagegen, dass Daten auf Vorrat gehalten werden. Vor allen Dingen, weil du, wenn du dafür bist, den Leuten viel besser erklären kannst, warum du dafür bist. Und es wird einfach ganz, ganz anders wahrgenommen und auch wesentlich positiver wahrgenommen. Es wird auch eher als eine Art Gegenvorschlag wahrgenommen. Und da möchte ich eigentlich auch ganz gerne wieder hin, weil da waren wir auch schon mal. Und das hat relativ gut funktioniert, fand ich. Also mir wäre es ganz lieb, wenn wir mal in die Richtung einfach denken und arbeiten könnten. Ja, das ist aber doch im Endeffekt nur Sprachgebrauch, ob ich sage, ich bin gegen VDS oder ich bin für die Abschaffung. Also du musst es einfach positiv ausdrücken und dann kannst du dieselben Argumente ja dann reinbringen. Es ist aber doch eine Sache, die jeder selber erkennen und lernen muss. Richtig, aber wir können ja auch mal ein bisschen Wert drauflegen und wir können auch mal ein bisschen aufmerksam da drauf gucken. Ne? Und wie gesagt, also das was mir jetzt in meinem Schwung so ein bisschen auch entfallen war, was jetzt eben kam, als ich hier Karte geantwortet habe, wir sind die mit den Fragen. Wir sollten viel mehr fragen. Und zwar wirklich diese Warum-Kleinkinder-Fragen, weil das gehört zu den Sachen, die zeigen auch unheimlich viel auf, ohne dass du ne, richtig, richtig motzig wirkst. Wortmeldung? Also, ja, Kathi wollte noch was sagen. Moment, ich habe auch noch den Thomas Langen erst noch drin. Also Thomas, Kathi, dann Olaf. Danke. Von mir zwei Punkte. Ein Punkt eher ist der, dass wir sehr schnell ins Ablehnen kommen, weil wir versuchen, auf alle möglichen Punkte, alle möglichen Zumutungen, die uns entgegenkommen, auch zu reagieren. Und da ist es natürlich wesentlich einfacher zu sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich den Zustand, wie er gewesen ist, oder einen besseren haben. Und das Letztere, einen besseren haben, das fällt heraus. Ich möchte mal zum anhand der Flüchtlingsfrage zum Beispiel sagen, wir können natürlich sagen, diese ganzen Verschärfungen, die jetzt passieren, die sind absoluter Schrott und abzulehnen. Aber wir können auch sagen, wir wollen eine Willkommenskultur, wir sind für eine Aufnahme für Menschen, die in Not sind. So was Ähnliches haben wir jetzt gerade in Brandenburg formuliert. Und das kommt tatsächlich wesentlich besser rüber. Aber letztlich ist die Frage sinnlos, ob wir für oder gegen etwas sind, sondern wir müssen konsistent und nachvollziehbar argumentieren. Das sowieso. Also so würde ich das auch sehen. Klar, da muss Inhalt drin stecken, aber ich denke auch, was Esmeralda sagt, dass man das wirklich positiv formulieren muss. Ich habe zum Beispiel jetzt, als wir in der Wahlprogrammkommission am Wahlprogramm gestrickt haben, immer versucht, den Satz zu verwenden, wir setzen uns dafür ein, dass, also niemals keine negativen Formulierungen, sondern immer positiv, immer sagen, hierfür sind wir, hierfür stehen wir und ja, ich denke, das ist ganz wichtig und dass das in der Bevölkerung auch, wie Esmeralda schon sagt, viel, viel ganz anders wahrgenommen wird. Und ich denke, das ist ein Ansatz, den wir vielleicht mal verfolgen können. Also ich fände es gut. Geoff, du hast die Redeliste. Ja, ich überlege gerade, Olaf wäre eigentlich, glaube ich, noch in der Mitte dran gewesen. Ja. Aber jetzt ja. Auf jeden Fall. Gut. Ich möchte es mal einfach formulieren. Es gibt einen Impetus, eine Schwingung, die mit einem Ja und einem Nein verbunden wird. Ja ist grundsätzlich oder wird als grundsätzlich als konstruktiv betrachtet und ein Nein als destruktiv, ablehnend. Es sind Konzepte, die wir vorstellen, die Werte beinhalten, ein Menschenbild, möglicherweise eine Vision der Piratenpartei Deutschland für die Zukunft. Denn im Grunde genommen wollen wir ja politisch verantwortlich agieren und wir müssen den Menschen, die uns wählen sollen, verdeutlichen, warum sie uns politisch vertrauen können, möglicherweise für 4, 5 oder 6 Jahre. Das bedeutet auch, wenn wir konstruktiv denken, dass das natürlich anstrengender ist, als wenn wir destruktiv, verneinend, ablehnend daherkommen. Darum halte ich den Ansatz grundsätzlich konstruktiv, bejahend, eine Vision, eine Vorstellung und ein politisches Konzept zu haben, als sehr viel besser, als nur einfach nölend und ablehnend durch die Lande zu ziehen. Ja. Okay. Also wie gesagt, das ist eigentlich das, was ich ganz gerne damit erzeugen möchte, dass wir einfach auch mehr in die Richtung kommen und auch mehr in die Richtung kommen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir dann eben auch diese Runde hier nutzen, dafür zu sagen, hallo, ich brauche hier, da, dort Hilfe, Unterstützung etc. Und von daher geht es jetzt, ich gehe mal wieder zurück zum Ursprung dessen, worüber Geoffrey und ich uns dann mit euch gerne unterhalten wollten, geht es halt wirklich darum, wie kriegen wir das in diese eine Stunde, die wir dienstagabends haben. Das ist so ein Stückchen dann auch das Problem, weil ich meine, wir machen alle Politik und wir arbeiten und wir reden gerne, so ziemlich alle. Und von daher müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen, wie gestalten wir unsere Sitzungen aus, um dann eben tatsächlich für uns und für unsere politische Arbeit der kommenden Woche das Beste dabei rauszuholen. Das ist dann irgendwo auch so ein Stück weit die Frage. Ich könnte dazu jetzt was sagen, wenn ihr wollt. Tu das doch einfach. Ja, das ist ja immer dieser Moment, in dem ich mir nicht sicher bin, ob ich quasi jetzt hier den Moderator mache oder ob ich mal was sage. Aber da du ja mich schon angesprochen hast, wir hatten ja auch im Vorfeld ein bisschen drüber geredet. Ich habe ja dieses Thema mit Astrid besprochen. Es ist ja nicht von ungefähr, dass wir damit jetzt um die Ecke kamen. Der Punkt ist, ich gebe Astrid in sehr großen Teilen recht. Ich kann eigentlich auch jedem von euch in allem, was ihr sagt, bezüglich Kommunikation, Außenstrategie und Ähnlichem recht geben. Die Sache ist tatsächlich, wie implementieren wir das jetzt hier im Rahmen dieser Runde? Ich möchte einerseits die Berichte aus den Landesverbänden und die Berichte der Themenbeauftragten nicht runterfallen lassen, weil dieser Informationsaustausch dann doch recht wichtig ist, weil ich persönlich viel mitnehme, weil eigentlich ja auch die Digests wöchentlich erscheinen damit, weil auch andere was mitnehmen. Ich möchte umgekehrt aber eben auch dafür sorgen, dass, ja, wie soll ich sagen, dass die Polge seinem Namen gerecht wird, im Sinne von, dass das hier auch politische Arbeit geschieht und dass eine gewisse Entscheidung über eine gewisse politische Weichenstellung, die hier tatsächlich erfolgen kann, nicht als verbindliches Gremium, aber als Brainstorming, das man wiederum mit in Landesverbände und den Bund nimmt, stattfinden kann. Das wäre eine Sache, die ich mir wünschen und die ich anregen würde. Auch als Moderator würde es mich sehr freuen, sowas zu moderieren, weil es natürlich für mich auch schön ist, wenn ich eine konstruktive Diskussion habe, wie gerade eben zum Thema Themenbeauftragten-Thema, Themenwochen-Thema, anstatt dass ich nur die ganze Zeit mechanisch Punkte in einer To-Do-Liste durcharbeite. Also ich würde mich freuen, wenn die wenn die gesamten Tätigkeitsberichte in der Quantität deutlich kürzer würden. Nicht im Pad, sondern im Redebeitrag in der Stunde, weil wir haben halt nur diese Stunde. Aber wir sollten uns vielleicht schauen, dass wir uns in Zukunft wirklich so 15, 20 Minuten im Optimalfall rausnehmen innerhalb dieser Stunde, in der man eben nicht nur über den Landesverband spricht, sondern in der man über etwas Konkreteres, in die Zukunft weisenderes spricht, das vielleicht dann auch natürlich den Bund betrifft, weil es ist ja in gewisser Weise das Team Polgef Bund und wir haben hier die einzelnen Länder Polgef sitzen. Also das wäre so meine Diskussionsanregung erstmal. Wortmeldung? Ja. Könnte man nicht einen Kompromiss machen? Ich meine, wir treffen uns jede Woche. Es hat nicht immer jede Woche jemand was zu erzählen. Dass man, sagt man, nach einer Woche diskutiert man und die nächste Woche macht man die Berichte der Polgefs und Themenbeauftragten. Wäre das eventuell eine Lösung? Ich sag mal einfach aus meiner Erfahrung als Moderator ist das sehr, sehr schwer, weil das Problem ist einfach, dass ich die Zahl der Leute überhaupt nicht einschätzen kann. Also wir sind jetzt heute im Kanal, glaube ich, knappe 20 Leute. Das ist eine recht hohe Zahl. Ich habe hier aber auch Tage, da sitze ich hier mit 5 Leuten. Das Problem ist, wenn ich wirklich eine Rotation festlege, dass ich sage, jeder kommt nur alle 2 Wochen oder wir teilen es auf Themenbeauftragte und Landesvolkes zum Beispiel, dann habe ich halt unter Umständen auch wirklich nur 2 Leute da. Und das ist halt dann so eine Sache, wo man sich, wo halt dann die Gesamtliste der Tätigkeitsberichte dann fast schon ein bisschen traurig aussieht, wenn einfach nur 2 von 16 da sind und was sagen. Also man kann das schon machen, aber dann muss auch in dem Moment klar sein, dass die Anwesenheit auch da ist. Also ich möchte da wirklich niemanden böse dafür angehen, weil im Moment ist das so, dass sich das sehr schön die Waage hält. Aber im Moment ist es so, dass ich quasi mich darauf verlassen kann, dass ich hier nicht komplett allein sitze, weil es gibt einige, die sind eben immer da und dadurch lohnt es sich auch immer, diese Sitzung abzuhalten. Also das ist eine Sache von diese Freiheit, dass ein Polgef, der ja als Landespolgef auch natürlich irgendwie extrem viele Sachen wegzuschieben hat und auch Veranstaltungen zu besuchen hat, auch mal sagen kann, ich kann jetzt innerhalb dieses Turnus, ist heute Abend halt mal was Wichtiges, ich kann halt nicht. Das ist auch so eine gewisse Freiheit, die du halt nur dadurch bieten kannst, dass du viele Leute hast, die Bericht erstatten. Also ich würde vorschlagen, dass wir das ein bisschen mixen, also den Bericht aus den vergangenen Wochen wirklich extrem kürzen auf die wichtigsten Highlights. Und dann im zweiten Teil von dem Bericht dann mal überlegen, welche Strategie fahren wir in dem Rest oder diese Woche, was nehmen wir als Thema auf, vielleicht landesweit, dass wir dann landesweite koordinierte Presseartikel rausbringen oder Anträge rausbringen. Einfach, dass jeder dann aus seinem Bereich sich Gedanken macht und einmal in der Woche versucht, eine Linie für den Bund auch festzulegen, in welchem Thema werden wir jetzt einen Aufschlag machen, welches Thema werden wir jetzt angehen, dass wir auch wieder lernen, einfach mal voranzugehen und nicht immer den Ereignissen hinterherzulaufen, sondern sagen, hier, wir haben hier neue Ideen und wir bringen die jetzt bundesweit durch eine Welle durch, dass wir wirklich wieder wirklich in die Arbeit reinfinden und nicht nur Bericht erstatten. Ja, kurz in gewisser Weise sind wir uns da einig. Also ich würde auch gerne mehr vom Vergangenheitsteil weg und ein bisschen mehr zum Zukunftsteil. Das kann, also, und ich mache jetzt da nochmal sozusagen den Boomer und sage, streng genommen haben wir das auch schon seit langer Zeit. Ich verweise in unserem heutigen Pad auf Zeile 48 bis 52. Die Idee war ja immer schon, dass auch Polgefs mit Fragen an diese Runde, die man hier antrifft, in diese Runde reinkommen und dass sich diese Fragen eben auch darum drehen sollen, wie seht ihr das, wie steht ihr zu diesem Thema, wie habt ihr zu diesem Thema, was habt ihr da für Erfahrungen mit einem kommunalen Thema zum Beispiel, wie habt ihr darauf reagiert und so weiter, dass man eben auch von den Erfahrungen anderer lernt und dass man hier auch, wenn man in gewisser Weise jetzt eine Situation hat, wo man eine Strategie entwickelt, gerade eben als Landesverband, weil man auf eine politische Entwicklung reagieren muss, dass man halt da sich auch Erfahrungsberichte holen kann. Also diese Leitfragen stehen da ja tatsächlich nicht umsonst. Die werden oftmals nicht so stark beachtet, aber das ist so auch die grobe Richtung, wo ich auch als Moderator und auch ich persönlich als Geoffrey und als Pirat, wenn ich mir das anhöre, als Diskussionsrunde mir wünschen würde, dass die Diskussion hingeht. Wir sprechen von zwei völlig unterschiedlichen Dingen. Einmal die Dinge, die Astrid gesagt hat, das positive Reden, das hat eben Michael auch in meiner Meinung nach schon sehr gut gesagt, das sind selektive Wahrnehmungen. Das ist was, wie ich was an den Mann bringe. Das hat nichts mit Themen zu tun. Wann sprechen wir von der anderen Sache? Das ist, wollen wir Themen in den Vordergrund setzen? Wollen wir was anders machen? Natürlich können wir jetzt sagen, wenn wir Themen nehmen, werden wir diese positiv nach vorne bringen. Aber ich denke, das ist eigentlich immer so. Natürlich sagt man oft, ich bin gegen was, aber meint dann das andere. Aber wie gesagt, das sind selektive Sachen. Das hat nichts damit zu tun, dass sich dadurch irgendein Thema ändert, sondern das hat damit was zu tun, wie bringe ich ein Thema nach vorne. Und wenn wir jetzt hier gerade mal die Parteien sehen, da wäre es ja ganz einfach zu schreiben, was wir anders machen würden. Würden damit dann aber nicht jedem Menschen klar machen, was haben denn die anderen falsch gemacht? Also, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann würdest du vorschlagen, dass wir unter diesem Punkt Analyse der anderen Parteien sozusagen eine Art konstruktiven Punkt dann einfügen, indem wir dann quasi als Reaktion auf das, was in der letzten Woche passiert ist, formulieren, wie würden wir es besser machen? Das wäre eine Möglichkeit, wo ich dann sage, wir können probieren, dass wir anders, wenn es wirklich daran liegen sollte, dass wir falsch wahrgenommen werden, wie werden wir anders wahrgenommen? Es nützt ja auch nichts, wenn wir nur schreiben, wir sind gegen die, ich sag, wir sind für die Flüchtlinge oder wir, ja, mir fällt jetzt gerade nichts ein, ich wollte jetzt eigentlich gerade was zum Aktuellen sagen, aber mein Pet ist zu. Wie wäre es denn, wenn wir das so machen, dass in der Moderation, wenn wir den Abfragen, neben dem Bericht, jeder drei Top-Themen hat in der Woche, die ihn beschäftigen oder auch nicht. Und dann am Schluss der Abfrage, dann sieht man ja, welche Themen die meisten Schnittmengen haben. Und das würden wir dann am Schluss als Thema aufarbeiten und sagen, hier, das nehmen wir auf und machen was bundesweit raus. Da sind wir doch wieder bei dem Problem, dass wir dann wieder hinter Ereignissen hinterherhinken. Ich möchte nach vorne gucken und nicht immer aufarbeiten oder auf Sachen anderer Abteilen reagieren. Lass uns doch ein Konzept schreiben, was weiß ich nicht, wie sieht es 2030 aus, mit allen Seitenaspekten und allen Nebenaspekten und dann das Ding nach vorne bringen, anstatt immer nur auf Sachen zu reagieren, die von anderen Parteien kommen. Wir haben uns missverstanden, das sehe ich genauso. Ich meine, dass wir Ideen entwickeln und die dann praktisch sammeln und aus diesen gesammelten und Mehrheiten bilden und aus diesem Thema dann das dann ausarbeiten. Ja gut, also nicht den anderen hinterhergeiern, davon halte ich sowieso nichts. Also wir sollten neue Akzente setzen. Wir sind auch in vielen Punkten den anderen um Jahre voraus und wir schaffen es halt nicht, das zu verkaufen. Und wir müssen halt sagen, okay, in der Woche habe ich das und das als Thema oder als Idee, machen wir was draus und wenn wir genügend Schnittmengen haben, müssen wir halt was Neues daraus entwickeln. Nicht den anderen hinterher analysieren, das bringt nichts. Da stimme ich dir also zu, also nur als Ergänzung. Genau, das war das, was ich eigentlich auch sagen wollte. Deswegen bin ich wieder im Pad. Zum Beispiel, was bei den Grünen steht, ist ja eigentlich ein Hinterherhinken. Ja, eigentlich nur die tun keine Alternative durch. Wesentlich besser, dass daraus vielleicht die Alternative zu entwickeln, was machen wir? Genau. Ja, persönliche Anmerkung von mir. Ich würde Algol zwar teil zustimmen bezüglich dieses, da laufen wir ja nur hinterher. Jetzt muss man allerdings auch hier zu bedenken geben, es geht hier ja dann nicht darum, dass wir sagen, wir schreiben dann jetzt halt aus den Ergebnissen, die wir haben, die Pressemitteilung der nächsten Woche, zumindest nicht zwingend. Und auch für eine, jetzt alleine mal für unsere Runde an sich, kann es auch natürlich interessant sein, zu sagen, okay, wir haben hier Krise oder Situation X. Wie würden wir denn eigentlich damit umgehen? Das ist nicht mal eine Sache, das ist zwar reaktiv, aber es führt natürlich auch zu einer Herausbildung von einer gewissen Identitätsschärfung, von einer gewissen Profilschärfung, auch von einer gewissen... Man ist ja mit der Frage selber nicht mehr so alleine, wenn man dann von einem interessierten Bürger, TM, gefragt wird, was denn so die Meinung der Piraten zu Krise X oder Thema Y sei, dann kann man vielleicht einfach aufgrund dessen, was man hier gehört hat, sagen, ja, der aktuelle Duktus auf Bundesebene ist folgender das. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die dann auch für den Zuhörer unten im Zuhörerraum doch mal interessant sein kann, wenn er dann hört, ja, die Landespolges meinen zu dem Thema dieses oder jenes. Klar ist das nicht verbindlich, aber es kann einem helfen in der persönlichen und in der parteiinternen Meinungsbildung. Ja, das ist aber dann auch parteiinterne Bildung, weil wenn wir hier mit 70 Leuten sind, 50 im Zuhörerraum und 20 im Sprecherraum, bei wie vielen Mitgliedern haben wir? Da müssen Multiplikatoren her und da sind wir wieder bei innerparteilicher Bildung. Das muss auch mal aufgebaut werden. Ja, aber also das würde ich in dem Fall einfach als, wie soll ich sagen, als netten Nebeneffekt sehen. Also ich würde das jetzt nicht prinzipiell als Tool der innerparteilichen Bildung aufbauen, dieses Mumble hier, aber ich sag mal, es ist durchaus natürlich ein netter Effekt, wenn man sich über sowas im Klaren wird und dann eine gewisse Argumentationsstruktur in die Hand bekommt. Klar, dass je mehr Leute es hören, desto besser ist irgendwo natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich kann die Leute leider, also ich kann den Propheten nicht zum Berg tragen, also baue ich den Berg so hoch, dass sie ihn finden. Okay, die Metapher hinkt, aber ich hoffe, du weißt ungefähr, was ich meine. Also dass ich jetzt persönlich auch, also als Moderator, finde ich diese Idee, dass man aus diesen Analysen der anderen Parteien einen Punkt von wegen, wie stehen wir zu diesem Thema, wenn wir irgendwas in der Woche besonders prominent auf der Agenda haben. Im Moment wäre das natürlich zum Beispiel die Flüchtlingskrise, dass man da so eine Art produktiven Block hinten dran hängt, finde ich eine spannende Sache. Und ich bin auch als Moderator wieder sehr ein Freund von dem, was Jörg gesagt hat, bezüglich, dass die einzelnen Polgaps in den Berichten Fragen stellen und man auch daraus natürlich dann für diesen produktiven Teil, nenne ich es jetzt mal, wiederum eine gewisse Stoßrichtung entwickeln kann. Also wir müssen immer damit rechnen, dass wir hier von maximal 20 bis 25 Minuten reden. Also denke ich nicht, dass wir ein komplettes Thema hier erschöpfen und komplett durchdiskutieren können. Aber ich halte beides für interessante Ansätze zum Finden von Themen. Was meint ihr? Nicht nur zum Finden von Themen, sondern auch dazu, ein bisschen mehr als nur die Oberfläche zu betrachten. Dass man es natürlich nicht bis auf den Grund behandeln kann, gebe ich dir vollkommen recht. Also müssen wir wirklich Themen finden, die Themen liegen auf der Straße und sie schreien es direkt an. Wir brauchen die Positionen dazu. Also mit Finden von Themen meinte ich jetzt das Finden von Themen, die wir innerhalb dieses Rahmens diskutieren, nicht das Finden von politischen Themen. Da hast du natürlich recht, da gibt es mehr als genügend offene Baustellen. Das ist ja gerade der Punkt, dass man letzten Endes auch, man muss irgendwo halt anfangen. Man muss also auch eine Selektion vornehmen, welches Thema behandeln wir diese Woche, welches nächste Woche. Also mir geht es eher quasi darum, wie bekomme ich aus dieser Flut von Problemen, Brandherden und offenen Baustellen irgendwie eine Reihenfolge und ein Einzelnes rausgegriffen, weil alle gleichzeitig diskutieren kannst du nicht. Ja, vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, wenn wir die Mailingliste ein bisschen auch nutzen würden, um diese Mumbles auch ein bisschen vorzubereiten. Das mal zum einen. Und zum anderen kriege ich jetzt gerade ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil Hekate vorhin gesagt hat, hey Freunde, bitte tut mir einen Gefallen, lasst ein bisschen Raum für die Themenbeauftragten. Und ich habe ja gesagt und habe es eigentlich auch so gemeint und jetzt ist es gleich 9:05. Wollen wir das vielleicht so machen? Sollen Geoffrey und ich mal fürs nächste Mal ein bisschen einfach eine Struktur ersinnen, wie wir uns das vorstellen und dann versuchen wir uns mal daran lang zu arbeiten. Was meint ihr? Das mit den Themenbeauftragten, das fiel mir auch auf, während die Diskussion schon lief. Ich hatte es auch in den Chat geschrieben. Das tut mir ebenfalls sehr leid, dass ich das komplett verschwitzt habe. Wir müssen dringend über das Treffen noch sprechen am Wochenende. Da gibt es zu viele ungeklärte Sachen noch. Ja, das können wir. Moment, Alkohol, was meintest du mit umgekehrt? Ungeklärt. Ich meinte die Karte war schon umgekehrt. Ja, dann machen wir das einfach so, dann machen wir das genau jetzt, weil Tempus fugit. und dann schauen wir mal, dass wir das möglichst schnell und effektiv noch durchbekommen. Ich übergebe das Wort dann vermutlich an Albol. Ganz kleinen Moment. Bevor wir das jetzt machen, hat irgendjemand was dagegen, wenn Geoffrey und ich uns hinsetzen und so ein bisschen auch fürs Pad eine neue Struktur überlegen und wir testen das nächste Mal einfach durch. Ist irgendjemand da völlig dagegen? Nö, das klingt nach dem Plan. Du hast keine Gegenstimme gehört, also hast den Job. Alles klar, dann machen wir das und dann machst du jetzt mit dem Beauftragten-Treffen weiter. Geoffrey, ganz kurz, jetzt ist weg am Saalmikrofon. Okay. Ich habe es gerade eben im Patchet erst gelesen, ich gebe jetzt trotzdem an Alkohol. Dazu komme ich später. Ich hätte nämlich jetzt wirklich nur, ich hätte das mit dem Themenbeauftragten als Einschub verstanden. Also ich hätte danach auch, von meiner Seite können wir auch gerne noch 10, 15 Minuten weiter drüber reden, aber nur natürlich, wenn ihr wollt. Aber jetzt habe ich lange genug herausgeschoben, Alkohol, jetzt. Ja, ich wollte erstmal bei Hekate wissen, was ist denn da noch ungeklärt? Wer bucht die Zimmer? Macht das jeder selber? Ich habe zum Beispiel schon eins gebucht in der Jugendherberge. Ja, ich hatte eigentlich Bescheid gesagt, ich habe 10 Betten in Viererzimmern gebucht gehabt für uns, weil es zu dem Zeitpunkt schon keine Zweierzimmer mehr gab. Ich müsste dann auch nach Möglichkeit heute den Sack zumachen. Das heißt also, diejenigen, von denen ich weiß, dass sie in der Jugendherberge übernachten werden, die werde ich dann entsprechend dort anmelden, beziehungsweise dann eben die Reservierung aufrechterhalten. Aber das sind doch deutlich weniger als 10. Und dann würde ich nämlich die restlichen Betten freigeben, weil wir müssen ja nichts bezahlen, was wir nicht in Anspruch nehmen wollen. Ne? Dann behalte ich meine Reservierung aber aufrecht, weil ich hatte mir ein Einzelzimmer reserviert, weil ich Allergikerin bin und eben auch sehr heftig auf Duftstoffe reagiere. Ja, nee, das ist ja okay. Müssen wir noch einen Antrag an den Bund stellen auf Übernahme der Reisekosten, damit wir das spenden können? Oder wie läuft das? Das hatten wir doch alles, das hatte ich alles in eine E-Mail vor 2 Monaten oder so schon reingemacht, dass die Reisekosten von den LVs getragen werden sollen, weil der Bund einfach keine Kohle hat. Algol, ich habe für das Themenbeauftragten-Treffen den Hut umgehen lassen in den Landesverbänden. Schleswig-Holstein gehört zu den Landesverbänden, die uns freundlicherweise auch ein bisschen was mit dazu geschossen haben. Und zwar einfach deswegen, weil es eine Veranstaltung des Bundesverbandes ist und die Abrechnung eigentlich auch über den Bundesverband laufen sollte. Grundsätzlich wollten wir es eigentlich so haben, dass wir sagen, okay, wir mieten dann die Betten in der Jugendherberge, dann pennen alle in der Jugendherberge und wir kriegen eine Rechnung und alles wird gut. Aber das klappt ja nie. Das klappt ja auch bei der Marina Kassel nie. Von daher werde ich Stefan Bartels noch mal kurz schütteln und fragen, wie wir das jetzt genau machen. Aber ich gehe davon aus, dass die Reisekostenabrechnungen dann gegenüber dem Bund gemacht werden. Und bevor du den schüttelst, drehst du um, vielleicht fällt was raus. Das glaubst du auch wohl selber nicht. Ich will noch mal eine inhaltliche Frage stellen. Ich habe noch keine Tagesordnung. Ich weiß nur von einer ziemlich alten Mail, da stand drauf, Grundeinkommen, Grundeinkommen, Grundeinkommen und Sonstiges und sonst eigentlich nichts. Nee, Grundeinkommen nicht. Also ich hatte mal das Pad rumgeschickt, wo wir die Themen gesammelt haben. Da wollte ich vorhin die Tagesordnung erstellen und die heute noch rumschicken. Nur mein Rechner hat es vorhin zerrissen, kurzfristig. Das läuft also heute noch oder spätestens morgen Mittag ist das raus. Da wird auch die Tagesordnung erstellt. Die steht so grob fest, nachdem diese Begrüßung, Vorstellung, ein Bericht aus den einzelnen Bereichen. Und dann geht es vielleicht sogar darum, dass wir sagen, ja, wir machen eine Agenda. Eine Agenda ist das falsche Wort oder Vision ist auch das falsche Wort. Zukunft 2030 und packen praktisch ein gemeinsames Wahlprogramm und eine Zukunftsaussicht dahin. Das wird sich dann ergeben. Streaming wird es nicht geben. Es wird ja das Pad offen sein, dass jeder mitlesen kann, was gerade erarbeitet wird. Ansonsten, wie gesagt, steht es in dem Vorbereitungspad. Da hat sich ja einiges rauskristallisiert. Und wie ist der Zeitablauf geplant? Ich bin mal davon ausgegangen, dass wir am Samstag anfangen und fertig werden. Ja, Samstag um 10 Uhr fangen wir an, bis um schätzungsweise 18 Uhr, weil um 19 Uhr hat der Fredo ein Restaurant organisiert, wo wir reserviert haben. Und am Sonntag geht es dann weiter mit Abschluss und den Restarbeiten. Also es kann sein, dass wir am Samstag schon fertig werden und den Sonntag dann nur wenig nutzen. Das müssen wir dann sehen. Ja, bedenkt bitte, dass es Leute gibt, die eine sehr weite Anfahrt haben und die am Sonntag dann auch noch zurück müssen und zu einer halbwegs normalen Zeit zu Hause ankommen müssen. Ja, also da ich von den Inhalten noch nichts weiß, würde ich dringend dafür plädieren, alles so zu gestalten, dass wir Samstag fertig werden. Lieber früher anfangen, aber fertig werden, unbedingt. Ja klar, nach hinten Ende offen. Falls wir es nicht schaffen, müssen wir halt am Sonntag nochmal ran. Aber wie gesagt, ich versuche es zu kriegen. Ich versuche mich verständlich zu machen. Ich sag's nochmal, ich würde gerne am Samstag fertig werden. Das heißt Schluss, aus, Ende und Sonntag nichts mehr. Das ist allerdings anders geplant, von vornherein schon. Es ist ein Treffen, das zweitägig geplant ist, von vornherein. Von daher kann man diesen Anspruch jetzt im Moment nicht mehr stellen. Das hatten wir aber auch von Anfang an gesagt, dass wir das wirklich als zweitägiges Treffen machen wollen. Hekate, ich habe nicht vor, am Sonntag bis 16 Uhr zu machen und dich dann nach Schleswig-Holstein fahren zu lassen, aber bestimmt nicht. Also spätestens Sonntagmittag ist wirklich Feierabend, ne? Hört sich doch gut an. Davon gehe ich auch aus, dass mittags dann Schluss ist. Ja, ich hätte dann allerdings noch gerne den einen oder anderen Freiwilligen, denn, wie gesagt, die Landesverbände waren so freundlich, jedenfalls einige von denen, uns ein paar Mark 50 dazuzugeben, damit wir dieses Treffen überhaupt durchführen können. Zum Dank sollten wir auf jeden Fall dann nach dem Treffen auch eine Zusammenfassung schreiben, die dann auch aufs Bundesportal sollte. Wer ist denn bereit und willens, diesen Spaß auf sich zu nehmen? Da bin ich schon mit dem Ideenwandler dran. Okay, dann machen wir das so. So, alle Klarheiten beseitigt? Hekate, ist noch was? Nee. Alles gut. Okay, wunderbar. Ja, wenn mich dann jetzt keiner mehr brauchen sollte, dann würde ich mich jetzt auch verdünnisieren, weil ich muss demnächst dann auch mal zum Matratzenhorchdienst antreten. Astrid, bezüglich der Tagesordnungsdebatte, meldest du dich dann bei mir? Das machen wir dann wohl nicht mehr heute Abend, oder? Nee, aber bestimmt nicht. Gut, dann chill dich. Hast du verdient. Eben. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das können wir ja am Wochenende machen. Nein, das können wir nicht. Wir gucken. Okay. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend und bin dann weg und sage Winke, Winke. Ciao. Bis Samstag. Tschüss. Tschö. Ich stelle dann jetzt eine Frage, die ich möglicherweise bereuen werde. Wie sieht denn das mit den Tätigkeitsberichten aus? Habt ihr noch Lust oder sollen wir uns da auf das beschränken, was im Patch steht? Ich für meinen Teil habe absolut kein Problem mit Letzterem. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich hab euch lieb. Passt. Gut, dann hoffe ich mal, dass die Diskussion halbwegs was gebracht hat heute. Genau, weitere Ergebnisse, also ich werde mich mit Astrid mal dran setzen, weitere Ergebnisse könnt ihr da auf am nächsten Dienstag. Jofrino, Info, ich habe in das 17. Patch das jetzt rübertrage. Und auch hier im Pad nochmal vermerkt, dass die Abstimmung über diese Geschichte nur dort gemacht wäre und in C verlinkt. Ich hoffe, das reicht. Und ich würde im Grunde genommen noch gerade Themenbeauftragte auch nochmal die Möglichkeit geben, wenn es irgendwas Wichtiges gibt, dass das hinterunterfällt, dass die sich vielleicht das hier auch nochmal kurz melden, wer noch was Wichtiges hat. Naja, es hat sich ja in den letzten Monaten gezeigt, dass eh nur 3 oder 4 Themenbeauftragten da sind, immer wieder dieselben. Und die melden sich schon zu Wort. Okay, na gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend und ich mache dann mal das mit dem Privatleben und dem Weiterarbeiten. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Tschüss. Ich auch, danke für die Arbeit. Jupp, tschüss. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.